Weißt du, ich bin heute Morgen schon fröhlich aufgewacht. Was? Auf jeden Fall hatte ich sofort: Der Herr ist mein getreuer Hirt. Er weiß, was mir fehlt. Weißt du, so bin ich aufgewacht. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Und ich hatte so ein dankbares Herz. Danke, danke, Herr, für deine Treue, für deine Liebe, für deine Freude, für deine Fürsorge, für deine Versorgung, für deine Liebe, weißt du, für deine Liebe. Und dieses Getreue, das hat mich dann begleitet. Und mir ist so bewusst geworden, getreu, der Herr macht für uns getreu der Vaterliebe. Weißt du, Jesus, unser Herr, ist hingegeben dem Vater und getreu dieser Vaterliebe sorgt er für uns. Getreu dieser Vaterliebe. Und ich wusste, mein Herz will ich immer aufmachen für die Vaterliebe. Für die Vaterliebe. Weißt du, die Vaterliebe ist sehr gefragt. Weißt du, bei mir und bei dir und in der Welt. Und wenn wir unser Herz aufmachen für diese Vaterliebe in dieser Starkstromleitung und Verteiler sind und diese Vaterliebe weitergeben, weißt du, diese Vaterliebe weitergeben, verteilen diese Vaterliebe. Weißt du, das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade, das ist Liebe, einfach Liebe pur, Versorgung, Liebe pur. Weißt du, keine Anklage. Die Liebe, die bedeckt. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Liebe ist Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist genau das, was die Welt jetzt braucht. Weißt du, wir brauchen Gnade und Barmherzigkeit. Oh, und ich sag danke, Vater, für deine Liebe und danke, dass sie nie endet. Danke, dass deine Liebe nie endet. Und dann hörte ich am Ende der Zeit, und da stehen wir, da wird die Liebe bei vielen erkalten. Und es hat mich ein bisschen traurig gemacht. Da hat die Freude so etwas. Und dann ging ich in das Wort. Es hat Jesus gesagt in Matthäus 24, glaube ich. Was? Und da steht, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Weißt du, weil der Ungehorsam gegen das Gesetz Gottes größer wird, überhand nimmt. Deshalb wird die Liebe bei vielen erkalten. Hilfe, dachte ich, Hilfe. Wir sehen es, wie alles überhand nimmt. Und die Liebe, weißt du, diese Liebe ist nicht in der Welt. Diese Liebe ist bei uns. Die hat er in unser Herz ausgegossen. Und ich will nicht, dass sie bei mir erkaltet. Und weißt du, mir wurde so bewusst, weil der Ungehorsam größer wird, weil wir so viel schon geduldet haben, einfach hingenommen, nichts dagegen unternommen. Weißt du, manche Sachen, sogar in kirchlichen Kreisen, wurden für gut befunden, die wirklich gesetzlos sind, einfach ungehorsam gegen Gottes Gesetze, ungehorsam. Und dann gibt's Konsequenzen, weißt du? Das sind immer Konsequenzen, wenn man ungehorsam gegen Gott ist, gibt's Konsequenzen. Und die sind dann schwer zu ertragen. Und deshalb wird die Liebe erkalten. Wo ist jetzt dein Gott? Ist er doch nicht so gut? Guck doch, was rauskommt. Aber nein, Wir müssen stehen. Wir müssen heiß sein in dieser Liebe. Täglich unser Herz aufmachen. Weißt du, es ist eine Herzenssache. Eine Herzenssache. Die Liebe ist eine Herzenssache. Und aus dem Herzen kommt das Leben. Deshalb müssen wir unser Herz bewahren, damit wir das Leben bewahren. Das Leben bewahren. Und dann steht geschrieben, ein reines Herz wird Gott schauen. Weißt du, ein reines Herz, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, die werden die Herrlichkeit sehen. Ein reines Herz. Herr Schaffin, wir haben früher gebetet, weißt du, als Kind, ein reines Herz, Herr Schaffin mir. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses Herz, das wir bekommen haben, bewahren und durchsehen, weißt du, durchsehen, Gnade und Barmherzigkeit walten lassen, auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weißt du, Jesus hat es in uns angefangen. Er hat es in uns angefangen und er vollendet es in uns. Deshalb schauen wir auf ihn. Weißt du, wir schauen aufs Ende. Weißt du, aufs Ende. Er hat gesagt, ganz anschließend, ich gehe zum Vater und bereite Wohnung für euch. Weißt du, er ist beim Vater und bereitet Wohnung für uns. Und das ist unser Ziel. Und wir schauen auf das Ziel, die Wohnung bei ihm. Wir schauen auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir bewahren unser Herz, indem wir nach oben schauen, in die Herrlichkeit schauen, auf das Ende schauen und uns freuen. Und uns freuen auf dieses Ende, auf dieses gute Ende, auf dieses. Weißt du, wenn wir uns so sehr freuen, dann nimmt es das überhand. Die Freude nimmt überhand. Und die Freude hat die Liebe im Gepäck. Und die Freude und die Liebe zusammen, die bringen alles hervor. Die bringen alles hervor. Weißt du, die machen klar Schiff hier auf der Erde. Die Freude und die Liebe. Die Freude und die Liebe. Und wir sind da und lassen sie nicht erkalten. Wir halten die Liebe hoch. Wir halten Jesus Christus hoch, den Anfänger und Vollender. Wir halten ihn hoch. Wir lassen ihn uns nicht nehmen und nicht deckeln. Euer Herz erschreckt nicht, habe keine Angst, wenn du solche Dinge siehst. Habe keine Angst. Schau auf das Ende. Schau auf ihn und halte die Liebe hoch. Die Liebe ist die stärkste Macht. Die Liebe ist die Kraft, die alles schafft. Es ist die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters. Die Vaterliebe trägt uns hindurch zum Vater. Weißt du, wenn wir uns füllen lassen mit dieser Vaterliebe, dann wird's hell in der Welt. Dann ist das Licht, weißt du, es ist Jesus Christus, das Licht der Welt. Er ist es, der in uns wohnt. Und dann wird's hell in der Welt. Hell. Und dieses Licht lassen wir leuchten. Wir füllen uns mit der Vaterliebe, mit dem Geist Christi und es wird hell. Weißt du, es ist jetzt die Zeit, wo es hell sein wird. Wenn Jesus wiederkommt, ist es hell, weil er ist das Licht. Aber jetzt brauchen wir das Licht. Jetzt brauchen wir die Liebe, um den Weg zu sehen, um den Weg zu zeigen, um anzukommen. In Jesu Christi Namen. Amen. Die Liebe ist wirklich die stärkste Kraft, weil Jesus ist gekommen, hat er gesagt, nicht um zu richten, sondern um zu lieben. Ja, weißt du, wenn mir kam das gerade, als die Irmi gesprochen hat, in der Welt, du siehst, wenn du um dich rumschaust, überall wird nur noch gerichtet. Der eine weiß das besser, der andere weiß jenes besser, dann, weißt du, es geht ja um die große Moral, ja, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, weißt du, ist für uns völlig uninteressant. Für uns ist interessant, die Liebe. Weil wir wissen, dass Jesus zuerst geliebt hat. Er hat zuerst geliebt, weißt du? Und durch seine Liebe, die zuerst uns widerfahren ist, weißt du, wurden wir neu gemacht. Und dieselbe Liebe, die geben wir weiter, die können wir weitergeben. Dieselbe Liebe fließt durch uns wieder weiter zu anderen, weißt du, und berührt andere. Weißt du, das ist so stark, ja, weißt du, überleg dir in der Welt, weißt du, die Leute, die haben ja nur noch um sich rum, was ist jetzt richtig, was ist falsch, die wissen ja teilweise gar nicht mehr, worum geht's jetzt, was ist jetzt richtig, was darf ich jetzt eigentlich noch oder was darf ich nicht, ja. Weißt du, das ist so wichtig, diese Liebe, den Leuten einfach die Liebe weiterzugeben, ja. Einfach zu wissen, dass sie geliebt sind, ja. Und bei Gott ist es ja tatsächlich so, bei Gott ist gar nicht immer so entscheidend, ist es jetzt richtig oder ist es jetzt falsch, ja. Weil Gott, er schaut immer aufs Herz. Er schaut immer auf dein Herz. Er schaut immer drauf, mit welcher Absicht tust du es? Weißt du, tust du es aus Liebe oder tust du es zu irgendeinem Selbstzweck oder mit was weiß ich sonst noch für Hintergedanken, ja. Aber wenn wir, weißt du, und wie haben wir das Leben? Weißt du, vorher habe ich die Stelle gelesen, 1. Johannes 5, 12, weißt du, wer den Sohn hat, hat das Leben, ja. Und wer den Sohn hat, hat das Leben nicht. Und wir haben den Sohn und wir haben die Liebe, ja. Und durch ihn ist es uns möglich, wirklich dieses neue Leben zu leben und seine Liebe einfach weiterzugeben. Seine Liebe, ja, den Menschen zu geben, sie bedingungslos zu lieben, weißt du, das ist eine Fähigkeit, die ist in uns drin, das ist uns möglich, die Leute bedingungslos zu lieben, ja, ob sie uns dann Liebe entgegnen oder was auch immer sie uns entgegnen, weißt du, das ist für uns nicht relevant, sondern wir lieben, wir geben diese Liebe weiter, weil, wie du es schon gehört hast, die Liebe ist wirklich die stärkste Kraft, die es gibt. Die Liebe hat wirklich die Fähigkeit, die ganze Erde zu verändern. Weißt du, die ganze Welt zu verändern. Diese Fähigkeit hat die Liebe. Ja, also, und ich finde es so interessant, bei der Liebe wäre menschlich gesehen, menschliche Liebe, die Leute in der Welt kennen, die ist manchmal so schwach. Ja, weißt du, Leute lieben einander, weißt du, ein junges Paar liebt sich, ist blind vor Liebe, sieht überhaupt nichts anderes mehr, zum Beispiel, ja. Menschliche Liebe, menschlich gesehen ist Liebe total schwach, aber diese göttliche Liebe, weißt du, die ist unendlich stark. Die ist unendlich stark und die bügelt alles andere weg, weißt du, Hass kann sich nicht halten, wenn Liebe kommt, ja. Weißt du, wenn göttliche Liebe kommt, dann kann sich Hass nicht halten. Weißt du, Hass, es ist ja eine geistliche Sache, ja. Es ist eine geistliche Sache. Und wo Liebe regiert, ja, wo wir sind, wenn wir feststehen und sagen, da wo ich bin, da regiert die Liebe. Sei es in deiner Familie, sei es an deinem Arbeitsplatz, ja. Und wir als Gemeinde stehen natürlich da dafür auch, ja. Und wenn wir sagen, da wo wir sind, regiert die Liebe und da kommt nichts anderes rein. Also, die Liebe, die bügelt alles andere weg. Die bügelt alles andere weg, ja. Das kann sich nicht halten. Also gar nichts kann sich halten. Neid kann sich nicht halten, ja. Nimm, was du willst. Weißt du, es kann sich nichts halten. Durch die Liebe werden Menschen verändert. Durch die Liebe. Es ist, ja, die Menschen werden nur bedingt verändert durch irgendwelche guten Worte, ja. Aber wirkliche Veränderung passiert, indem wir die Liebe Gottes erfahren. Ja, ich habe das in meinem eigenen Leben immer wieder erlebt, ja, dass ich gemerkt habe, weißt du, ich bin bedingungslos geliebt. Ich bin bedingungslos geliebt. Also und der die ganze Erde erschaffen hat, der steht hinter mir und der lebt in mir, ja, und der aus dem raus lebe ich und aus dem raus schöpfe ich und alles, was ich brauche, habe ich durch ihn zur Verfügung. Es ist einfach immer da. Es ist immer da, weil es ist eine Quelle, ja. Es ist eine Quelle. Wir haben das letzte Woche mit den Jugendlichen gehabt. Weißt du, es ist die Quelle, die in uns ist. Und eine Quelle hat die Eigenschaft, dass sie immer sprudelt, ja. Weißt du, ob du gerade drauf achtest oder nicht, aber eine Quelle, die sprudelt einfach immer, ja. Und es ist diese Quelle in uns, die einfach immer sprudelt, unaufhaltsam, ja. Und wenn wir es brauchen, dann können wir einfach aus dieser Quelle schöpfen. Ja, du zapfst einfach dieses innere Leben in dir, kannst du anzapfen. Ja, weißt du, wenn es turbulent um dich rum ist, wenn du Herausforderungen hast, du hast die Quelle in dir. Du hast die Quelle in dir. Holst dein Becherchen raus, ja, und beginnst einfach zu schöpfen und nimmst einen Schluck. Ja, heimlich, kannst dich ja umdrehen oder so, wie auch immer. Oder gehst aufs Klo erstmal, ja. Aber ich sagte, du lernst es auch vor anderen zu trinken, ohne dass sie das wirklich merken, ja. Aber du schöpfst aus dieser Quelle, aus diesem Leben, was in dir ist, und lässt es weiter fließen, lässt es strömen um dich herum, ja. Weißt du, es ist wirklich nicht so wichtig, was um dich herum passiert an negativem Zeug. Wichtig ist, dass du die Quelle kennst, die in dir ist. Ja, weißt du, weil dann ist es egal, was um dich herum noch so alles aufsteht oder was um dich herum noch so alles kommt. Wenn du diese Quelle kennst, ja, und weißt, dass du daraus immer schöpfen kannst, ja, dann ist es egal, was sich dir in den Weg stellt, ja, weil dann ist diese Quelle in dir da, die immer stärker ist als das, was dir entgegenkommt, ja. Also immer schön auf die Quelle schauen, ja, immer schön schöpfen, ja, auch morgen früh, morgen Nachmittag, morgen Abend, ja, immer schön schöpfen, ja. Denk dran, dein Becherchen hast du auch immer dabei, ja. Weißt du, ja, und wenn du einen Ehepartner hast oder wenn du Familie hast oder Geschwister im Geist, weißt du, du kannst auch dem anderen ein bisschen schöpfen, ja, wenn du einfach merkst, ich habe den Eindruck, der ist, glaube ich, ein bisschen durstig, dann sagst du, komm hier, ich habe ein Becherchen, ich gebe dir, komm, einmal einen Schluck, jawohl, genau, kannst du auch weitergeben, ja? Genau. Und so lassen wir dieses Leben fließen, egal wo wir hinkommen, egal wo wir gehen, ja, wir geben dieses Leben weiter. Amen. Amen. So, Halleluja. Und diese Liebe, die ist gegipfelt. Diese Vaterliebe ist gegipfelt, und zwar am Kreuz. Und zwar am Kreuz wirklich. Ja, da wo uns heil geworden ist, da wo wir wirklich aus der Finsternis gezogen worden sind, wo wir wirklich aus dem Dunkeln geholt worden sind, da ist diese Liebe wirklich zum Finale gekommen. Und ja, das ist genau da passiert, am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Und ja, wenn ich mit Menschen auf der Straße spreche, dann sage ich, hey, wenn du wirklich Jesus als deinen Herrn bekennst, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens, dann bekommst du diese Gewissheit in deinem Herzen, dass wenn du jetzt stirbst, kommst du in den Himmel. Da wartet der Papa auf dich, da wartet Jesus auf dich, die Gewissheit, du hast es im Herzen. Und beim letzten Mal dachte ich mir, ja, und mit dir glaubst du das noch? Und irgendwie war so komisch. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß es jetzt nicht so genau irgendwie, weil ich bin ja jetzt auch nicht so toll und so. Und dachte mir, schaffe ich es überhaupt? Und dann dachte ich mir, ja, diese Heilsgewissheit. Und ich bin irgendwie, diese ganze Woche hatte ich so den Psalm 3. Und ich habe den mal gelesen mit Vers 1 oder 2. Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. So viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Und dann dachte ich mir, gut, David ist da vor Abschalom geflohen und wer weiß, er saß da in irgendeiner Höhle wahrscheinlich und ganz viele Krieger waren um ihn rum. Und dachte ich mir, ja, ich sitze ja nicht in der Höhle und keine Krieger sind in der Stadt um mich rum. Aber dann irgendwann gestern kam es so, ja klar, der Pastor hat es gepredigt. Wir sind jetzt im Geist. Das heißt, es sind nicht mehr so viele, also die Herde marschieren nicht über Filderstadt ein, sondern mir ist es gekommen, dass der Feind gegen mich aufzieht und sagt, Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. Und so viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Das heißt, der Feind sagt mir, flüstert mir so Mist ein in meinen Kopf, dass der Herr mich nicht retten wird. Und da war mir klar, wir müssen wirklich da aufstehen und sagen, das ist Blödsinn. das kann nicht sein. Und dann dachte ich mir, Herr, du wirst mich retten, weil ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und ich glaube, dass ich mit ihm auferstehen werde. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, wenn ihr diese Heilsgewissheit manchmal wirklich so Risse bekommt, dann ist es nicht von Gott, niemals. Niemals. Und ich hatte einmal so ein Bild, und zwar, das war während des Abendmahls, da habe ich mich einfach wirklich unter dem Kreuz so kauern sehen, so mit dem Rücken, und das Kreuz war so über mir, und dieses Blut ist beständig gelaufen. Das Blut ist immer gelaufen, vom Kreuz über mich. Und es hat nie aufgehört zu laufen. Es ist immer gelaufen. Und das möchte ich euch heute mitgeben, dieses Bild, dass ihr seid unten am Kreuz und dieses Blut Jesu läuft immer über euch. Egal was passiert, egal was ihr tut, egal was für Gedanken, was für Sorgen ihr habt, das Blut Jesu läuft permanent über euch. Und es ist nichts, was euch trennen kann von der Liebe des Vaters. Nichts kann euch jeweils trennen von der Liebe des Vaters. Amen. Ja, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Weißt du, nichts Hohes, nichts Tiefes, gar nichts. Und das, was unter meinen Füßen ist, unter euren Füßen ist, wie soll uns das trennen von der Liebe Gottes? Ist doch ein Witz. Weißt du, er versucht es immer wieder auf irgendwelche blöden Arten. Und er wird immer aufgedeckt, aber noch hat er nicht aufgegeben. Weil er weiß ja, er hat nicht mehr viel Zeit. Aber wir wissen es auch. Und das ist das Gute. Wir wissen es auch. Und gerade, ich glaube, als Tobi gepredigt hat, fiel mir ein Stück von einem Lied ein, das ich früher immer gesungen habe in meiner alten Kirche, komm doch zur Quelle des Lebens. Weißt du, die Quelle des Lebens, die fließt in uns. Wir können wirklich einfach sie auch ständig anzapfen, wenn wir den Eindruck haben, oh, ich bin so trocken innerlich. Zapfen wir es einfach an. Was, er gibt gerne. Gott gibt so gerne. Er gibt so gerne. Ich habe heute Mittag, habe ich gesagt, ich habe ja wieder meinen Zettel mit, weil ich mir das immer alles nicht so der Reihenfolge merken kann und damit ich nicht zu sehr abschweife, habe ich dann so eine Anleitung. Weißt du, ich habe so eine Anleitung. Oh. Danke, Herr Pastor, danke. Oh. Weißt du, uns geht's doch super, oder? Ich stehe hier einfach und wedel mit meinem Zettel und schon kriege ich einen Pult gebracht. Aber weißt du, so ist auch Gott. Ich habe nämlich heute gesagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was möchtest du eigentlich, dass ich heute Abend predige, worüber? Und dann habe ich so eine Weile gesessen und dann hatte ich so in mir, ich schlage jetzt einfach mal Jesaja auf. Aber ich hatte nichts Festes. Dann habe ich aufgeschlagen und ich habe ja immer tausende von Zetteln in der Bibel mit vielen Bibeltexten und mit Dingen, die ich so einfach erlebt habe und so. Und dann habe ich aufgeschlagen, Jesaja 66, und da war ein Zettel drin. Und ich halte jetzt einfach meine ganz kurze Predigt, was Gott auf diesen zwei Seiten mit diesem kleinen Text, kleinen Zettel zusammen zu mir gesagt hat und zu euch sagt. Gar nichts Eigenes. Es ist einfach, was ich in der Bibel aufgeschrieben habe, in Texte, die da stehen, und Bibeltexte, die er mir gesagt hat, die ich genau da reingelegt hatte. Also ich finde, bin immer so begeistert, wie Gott arbeitet. Was, es passt alles zusammen. Ich möchte euch damit ermutigen, schlagt die Bibel auf. Lest dem Wort Gottes. Es ist wirklich so wichtig. Es ist so wichtig, weil es baut dieses Fundament immer stärker in uns. und es kann, kein Sturm kann das wegwehen. Wenn das in uns feststeht, wenn wir auf diesem Fels Jesus Christus feststehen, kann uns nichts wegwehen. Also wie gesagt, auf dem Zettel waren drei Bibelverse und ich habe dann immer Marion dazu geschrieben, weil ich das immer persönlich nehme. Und ist ja auch für mich persönlich, Gott spricht ja zu mir. Aber jetzt spreche ich auch zu euch und ich nehme einfach irgendwelche Namen. Ich hoffe, es ist den Namen von keinem, der hier ist, damit sich keiner irgendwie angesprochen fühlt im Negativen. Aber das sind ja keine negativen Verse. Also ich habe Jesaja 66 aufgeschlagen und dann kam der Zettel. Begierig horche ich auf das, was du mir zu sagen hast. Das sind jetzt nicht unbedingt nur Verse von Jesaja 66, aber es ist auf der Doppelseite geschrieben von mir. Also begierig horche ich auf das, was du mir zu sagen hast. Hab keine Angst, Angelika. Du wirst nicht wieder enttäuscht. Mach dein Zelt größer, ohne zu sparen. Ich hoffe, diese Namen sind bei Leuten, die uns zugucken. Meine Liebe zu dir, Beate, kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Und der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Ich meine, wir haben ein tolles Haus und das ist auch super und das ist auch wunderbar. Und dafür können wir auch sehr, sehr dankbar sein. Aber Gott sagt, was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist mein Fußschemel. Das muss man sich mal geben, das muss man sich mal reinziehen. Die Erde ist sein Fußschemel. Wie groß ist Gott? Wie groß ist Gott? Das sind keine Verse, die ich gelesen habe, aufgeschrieben habe. Das waren Verse, die mir Gott gesagt hat, die er mir irgendwann mal gegeben hat. Ich schreibe ja auch immer Datum dazu, weil ich es in einer Situation gebraucht habe. Und dann geht's weiter. Meinst du, Klaus, um auch mal einen Männernamen zu nehmen, meinst du, Klaus, ich, der Herr, werde etwas anfangen und nicht zu Ende führen? Ich, der Herr, werde etwas anfangen und nicht zu Ende führen? Kein Wort von mir kehrt unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe. Gib dir das. Gib dir solche Texte. Weil dann kannst du nur staunen und dann kannst du sagen, vergib mir, dass ich an dir gezweifelt habe. Du bist der, der von sich sagt, ich bin der, ich bin. Und du sagst, kein Wort von mir kehrt unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe. Und Psalm 37, das liebe ich ja sehr, weil ich da starke mal persönliche Erfahrungen mitgemacht habe. Such dein Glück beim Herrn. Er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Weißt du, das sind Texte aus dem Alten Bund. Wie viel mehr betrifft das uns im Neuen Bund? Jetzt lebt ja Jesus in uns und wir in ihm. Damals hat er zu dem Volk Israel gesprochen. Jetzt spricht er ganz persönlich zu jedem von uns in seinem Wort. Das ist wirklich etwas, was wir essen müssen, was wir einfach als Nahrung ununterbrochen aufnehmen sollten. Was wirklich einfach ja, unser täglich Brot sein sollte. Und als ich das heute so zusammengesetzt habe, da auf diesem Zettel, da dachte ich so, kam mir schon manchmal so ein Gedanke. Wir sagen so gerne, das muss von hier nach hier fallen, die 30 Zentimeter. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Weil er hat uns ein neues Herz gegeben und einen neuen Geist. Unser Herz ist nicht mehr das alte steinerne Herz. Und unser Verstand muss erneuert werden. Das heißt, hier wissen wir das und haben das alles. Und das hier muss erneuert werden. Das, was da oben ist, muss erneuert werden. Dieser super Verstand, auf den wir uns ja nicht verlassen sollen. Aber das muss erneuert werden. In unserem Herzen wissen wir, wir sind mit Gott eins. Wir sind in Christus. Er ist in uns. Er ist unser Haupt. Wir sind ein Teil seines Leibes. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich frage immer so gerne die Leute am Telefon, was wärst du denn gerne, wenn Jesus das Haupt ist, also der Kopf, und du bist ein Teil des Leibes, was wärst du denn gerne? Und einer hat mal zu mir gesagt, sein Herz. Sag ich, gut, dann seh dich als sein Herz. Und kürzlich habe ich jemanden gefragt, und da hat sie gesagt, seine Hände. Ja, sag ich, dann seh dich als seine Hände. Und dann hat sie gesagt, das habe ich ja noch nie so gesehen. Ja, sag ich, aber mach's dir doch bewusst. Du bist ein Teil seines Leibes. Er ist nicht da irgendwo. Er lebt in dir und du lebst in ihm. Ihr seid eins. Und das wollte ich euch einfach mal nochmal weitergeben, weil das ist für mich auch so wichtig. Er hat einmal gesagt, und er sagt es eigentlich immer, es ist vollbracht. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und was für uns so wichtig ist, glauben wir es. Wir sollen es einfach glauben. Wir nehmen es für uns in Anspruch. In jedem Bereich, in jedem Wort, was in der Bibel steht. Es ist für uns geschrieben, für jeden Einzelnen von uns. Und da wachsen wir einfach drin. Das ist unsere Nahrung. Und Nahrung macht stark. In Jesu Namen danke. Amen. Jetzt steht hier schon alles. Ich habe auch einen Zettel. Halleluja, so gut. Oh, atme mal seine Liebe ein, seine Herrlichkeit ein. Halleluja. Danke, Herr, für deine Gegenwart, die hier ist und die uns ausfüllt und die uns erfrischt und neu macht. Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist ist hier und er ist der, der dich wirklich ständig erfüllt und wirklich sprudelt die ganze Zeit und dich neu macht, auch euch am Livestream oder wenn ihr es später hört. Der Heilige Geist ist da und er ist eine Person. Eine Person, die Gott ist und die da ist und die jetzt hier auf dieser Erde ist. Halleluja. Jesus ist im Himmel, der Vater ist im Himmel, der Heilige Geist ist hier und er ist unser Helfer und er ist unser Tröster und er, ja, ist der zur Hilfe den wir zur Hilfe herbeirufen. Und immer, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf einfach und sag, Heiliger Geist, ich brauche dich. Hilfe! Hilfe! Oder Jesus Hilfe, das kommt er natürlich auch. Oder Vater, Hilfe! Halleluja. Und ich habe euch einen Psalm mitgebracht und es ist wunderbar und es ist der Psalm 27, 1. Und da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten, wenn er unser Licht ist? Ja, jede Dunkelheit durchdringt. Er ist unser Heil, er ist unsere Heilung, er ist unser Heiler. Von ihm kommt alles Heil. Vor wem sollten wir uns fürchten? Der Herr ist meine Zuflucht, die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Er ist meine Zuflucht. Lass ihn deine Zuflucht sein, dann erschreckst du dich nicht mehr. Halleluja, wenn du noch leicht zu erschrecken bist, da sag, Herr, ich möchte noch mehr, dass du meine Zuflucht bist. Ich renn rein. Oder es heißt auch im Psalm, er ist unsere Burg. Ja, renn in seine Burg und bleib da. Also wir gehen da gar nicht mehr raus. Was nicht heißt, wir gehen nicht mehr aus dem Haus. Aber im Inneren ist er unsere Burg. In unserem Geist ist er unsere Burg. Und heißt es in Vers 3, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Und das kann jetzt ein natürliches Heer sein, wir haben es in der Ukraine, oder ein geistliches Heer von bösen Mächten. wenn sich Krieg, so fürchtet sich mein Herz nicht, wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, bleibe ich trotzdem vertrauensvoll. Also was auch immer sich vielleicht erhebt mal gegen dich, du bleibst, wir bleiben im Vertrauen, dass Gott der Sieger ist. Wir bleiben im Vertrauen, dass er immer den Sieg hat. Wir bleiben vertrauensvoll, egal was sich um dich lagert. Und bei David waren es reale Armeen. Aber David hatte immer den Sieg. Ich meine, das ist der Hammer, oder? Halleluja. Und du bist ein mächtiger Sohn, eine mächtige Tochter Gottes und sieh dich immer als Sieger, egal wie groß das Heer ist. Du bist der Sieger, du hast ja den König der Könige und den Herrn der Herren auf deiner Seite. Du hast mächtige Engelsheere auf deiner Seite. Und der Schlüssel ist, du lässt dich nicht aus dem Vertrauen in dein Gott herausbringen. Und weißt du, es gibt ein gutes Erinnern. Es gibt ein schlechtes Erinnern an irgendwelche negativen, blöden Sachen. Es gibt aber auch ein gutes Erinnern. Und das ist das Erinnern, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott dir zur Seite gestanden ist, wo du einen Sieg erlebt hast. Und ich glaube, wir alle haben schon so viele Siege, so viele Gebetserhörungen, so oft auch schon erlebt, dass wie ein Heer sich um uns gelagert hat, an Umständen, an was auch immer in der Luft gegen dich vielleicht unterwegs war. Und du hast gemerkt, wie Gott, weil du dein Vertrauen auf ihn weitergerichtet hast, die Lage und die Sache gewandelt hat. Halleluja, wer hat das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt, dass Gott deine Situation gewandelt hat? Du bist, und das hat dich dann noch vertrauensvoller gemacht. Das ist ja das Gute, dass wir nicht sagen müssen, oh, schon wieder, es hat da so ein Heer um mich her. Du sagst, danke Herr, also nicht unbedingt für das Heer, aber danke Herr, ich habe schon so oft erlebt, dass du mich rausgerettet hast aus allen unmöglichen Situationen, wo es aussah, als ob es überhaupt keinen Weg mehr rausgibt, als ob es wie das Ende aussieht. Und du hast mich rausgerettet. Und weißt du, das baut dieses Vertrauen, das baut unsere Beziehung zu unserem Herrn. Und wir wissen, auf ihn ist Verlass. Halleluja, auf dein Gott ist Verlass. Er steht zu dir. Er steht zu dir, egal was gegen dich kommt, egal was sich gegen dich erhebt oder welcher Sturm ist. Was machen wir übrigens, wenn sich ein Sturm erhebt? Sagen wir, oh Hilfe, Sturm. Was hat Jesus gemacht, als der Sturm sich erhoben hat? Er hat gesprochen. Was hat er gesagt? Sei still und verstumme. Und was ist passiert? Der Sturm war still. Also wenn du siehst, dass sich ein Sturm erheben möchte oder erhebt oder erhoben hat in deinem Leben, dann schweig nicht. Es ist nicht die Zeit zu schweigen, sondern es ist die Zeit zu sprechen und sagen, und du Sturm der Finsternis, der sich gegen mich erhoben hat, du schweigst und du verstummst. Und es hört jetzt auf in dem Namen Jesus, weil er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und er sagt, nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Aber wir haben noch einen Job zu tun und das ist, unseren Mund zu gebrauchen. Und danke, Herr, für den Mund. Und danke, dass er hat dir eine Stimme gegeben. Er hat dir kein Stimmchen gegeben, sondern eine Stimme. Du bist eine Stimme und Gott sehnt sich danach, dass deine Stimme gehört wird. Und die Menschen sehen sich danach, dass die Stimme auch des Leibes Christi gehört wird. Weißt du, dass wir mit einer Stimme reden. Halleluja. Weißt du, die Liebe zieht uns zusammen. Die Liebe bringt uns nicht auseinander, sondern die Liebe zieht uns zusammen und lässt uns mit einer Stimme sprechen. Oh, Halleluja. Und der Feind flieht, wenn wir mit dieser einen Stimme in Liebe vereint sprechen. Und sprechen, Sturm, der sich in diesem Land erhoben hat, du schweigst und du bist still. Weißt du, wir sind nicht einfach ohnmächtig und schauen ohnmächtig zu, was der Feind alles macht, sondern wir haben eine Stimme. Und ist es nicht die Zeit, dass jeder in seiner Ecke irgendwo sitzt und alleine nur vor sich hin blubbert, sondern es ist die Zeit, wo wir als ein Leib eine Stimme erschallen lassen. Und die, das ist die Stimme des Sieges. Halleluja. Die Stimme des Sieges. Der Herr hat in seinem Leib die Stimme des Sieges gelebt. Und er hat in jeden Einzelnen die Stimme des Sieges gelegt. Halleluja. Und da sprechen wir wie ein Mann. Halleluja. Sag mal, wie ein Mann. Wie ein Mann. Und diese Stimme wird gehört. Und ich sehe das, wie auch in der nächsten Zeit immer mehr der Leib Christi sich erhebt und diese Stimme wieder gehört wird. Nicht ein zaghaftes Stimmchen, sondern eine wirkliche Stimme, die Autorität hat. Halleluja, du hast Autorität bekommen und wir als Ganzes, das ist noch eine viel größere Autorität, wenn diese einzelnen Autoritäten zusammenkommen, Halleluja, und mit einer Stimme sprechen zu den Dingen, um die es wirklich geht, nicht zu irgendwelchen Fitzeleien, sondern zu den Dingen, um die es wirklich geht, um die es dem Herrn geht, dann gehen diese Dinge, Halleluja, und sie müssen fliehen, weißt du, alles flieht und der Herr kommt durch. Der Herr ist der Sieger, der Herr ist der Stärkere, aber er möchte deine Stimme und unsere Stimme hören, Halleluja. Und dann wird der Sieg offenbar und es gibt nichts Unmögliches, weißt du, in unserem Land, auf unserem Kontinent. Halleluja, es ist Lichtzeit, hörst du? Nicht Dunkelheitszeit, sondern Lichtzeit, weil er hat dich gesetzt hier und er hat uns gesetzt, ein Licht zu sein und zwar das Licht zu sein. Wir sind das Licht, ja, wir sind hier auch nur ein Licht, natürlich hier sind wir jetzt ein Licht, aber der Leib Christi, mit dem wir verbunden sind und wir sind der Leib Christi und natürlich auch verbunden mit so vielen anderen, einfach, wir sind das Licht, das die Welt sehen muss. Aber weißt du, wenn wir in dieser Einheit gehen und dieser Liebeseinheit sprechen, dann kann die Welt gar nicht dunkel bleiben. Dann wird sie immer heller durch dich und durch mich und durch uns alle. Amen. Preist den Herrn, was mir gerade so kam, als Irina gesprochen hat, war so, der Leib Christi braucht ein Stimmwunder. Ein Wunder an seinen Stimmbändern. Und es war deswegen interessant, weil ich habe heute, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber heute habe ich mir mal ein kurzes Video angeschaut von einem Heilungs- und Wunderdiener aus den 60er Jahren, A.A. Allen heißt er. Und es war interessant, da war ein Wunder dabei, da kam eine Frau nach vorne. Und er hat immer so diese Karten, wo dann draufsteht, was das Problem ist. Und hat er gesagt, sie haben keine Stimme, sie können nicht mehr singen, aber sie würden gern wieder singen. Ja? Sie hatte ein Problem mit ihren Stimmbändern, ja? und konnte also nicht singen. Und sie hat gesagt, ja, ich würde so gern wieder Lobpreis machen. Ne? Und dann hat er für sie gebetet und dann hat er sie gefragt, welches Lied würden sie denn gerne als erstes singen, wenn sie wieder singen können. Und dann hat sie ihm irgendein christliches Lied gesagt, Lobpreislied. Und dann hat er dem Harmoniumspieler oder was es da war in dem Zelt, hat er dann gesagt, er soll diese Akkorde dafür bereit machen. Und nachdem er dann gebetet hat, hat er das Mikro hingehalten und hat einfach angefangen zu singen. Und diese Frau hat wirklich wie eine Opernsängerin da geschmettert. Das war der Hammer. Also wirklich, ich meine, das war der Hammer. Die hat also wirklich ein Volumen gehabt in ihrer Stimme. Das war der Hammer. Also es war echt ein Stimmwunder. Und weißt du, ich glaube, genau das möchte Gott in seinem Leib tun, wo in der Vergangenheit, weißt du, die Stimmen, da gibt es so viele Stimmen in der Welt und so viele laute Stimmen in der Welt und die Stimme des Leibes Christi war manchmal wirklich so eine heisere Stimme, ein bisschen krächzend so, aber weißt du, wenn Gott unsere Stimme berührt, dann kommt tatsächlich dieses Stimmwunder und dann, wow, kommt diese Opernstimme hervor. Mit einem Volumen, es war der Hammer, ne? Die Leute sind alle in Jubel ausgebrochen in dem Moment, wo die anfingen zu singen. Und weißt du, genau so ist es. Und dann nimmt diese Stimme plötzlich den Raum ein. Und dann nimmt die Stimme des Leibes Christi plötzlich den Raum ein in Deutschland. Und plötzlich werden die anderen Stimmen leiser, weil die Stimme des Leibes Christi alles andere übertönt. Weißt du, in dem Video der Evangelist hat auch gesungen, aber die Stimme von der Frau war erstens viel schöner, zweitens viel lauter. Und somit hat sie die Stimme des Evangelisten bei weitem übertönt, ja, und er hat es dann irgendwann aufgegeben, mitzusingen, weil das sowieso eigentlich, ja, also einfach, es hat sie einfach alles andere übertönt und so glaube ich, möchte Gott uns wirklich, weißt du, und das ist als Leib Christi, aber das ist auch für dich persönlich, weißt du, Gott möchte immer wieder deine Stimme aktivieren, dass du wirklich in Autorität sprichst, dass etwas sich in dir erhebt, wenn du mit Umständen konfrontiert bist, wenn du mit Dingen konfrontiert bist, wo dich einschüchtern wollen, wo gegen dich kommen. Sabrina hat es vorher gehabt, Psalm 3, ja, Feinde, die gegen dich kommen aus allen Richtungen, weißt du, dann will Gott wirklich in dir diese Stimme erheben und du sprichst und die Feinde fliehen, ja, vielleicht singst du auch, mag sein, denn das ist auch gut, ja, Josaphat hat die Sänger vorne rausgeschickt und die Armee hatte den Sieg, weil sie gesungen haben, Lobpreis ist eine mächtige Waffe, aber dazwischen ist immer auch wichtig, weißt du, dass du konkret proklamierst, dass du hineinsprichst, dass du Dinge in Existenz rufst, also dass du dich nicht zum Verstummen bringen lässt. Der Feind möchte dich manchmal einschüchtern. Auch, weißt du, in einer ganz persönlichen Situation, irgendeine Situation, plötzlich, oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ja? Und Gott sagt einfach, sprich. Sprich doch. Lass dir doch nicht einfach alles gefallen. Lass doch nicht einfach alles so über dich drüber gehen, sondern erhebe dich und sprich. Du hast Stimme. Halleluja. Du glaubst vielleicht nicht mehr, dass du eine Stimme hast, aber Gott berührt deine Stimme und wumm, du sprichst mit Autorität und die Feinde fliehen. Amen. Halleluja. Leg mal deine Hand auf deine Stimme. Ich möchte einfach wirklich für jeden von uns dieses Stimmwunder freisetzen. Halleluja. Das ist aber natürlich, wie du schon verstanden hast, das mit der Stimme ist nur das Symbolische. Es geht nicht um die Stimme selber. Außer du brauchst da auch ein Wunder, dann ist es auch okay. Dann kannst du es dir jetzt ziehen, auch über Livestream übrigens. Aber ich setze wirklich jetzt in jedem Einzelnen von uns frei, dass keiner hier in diesem Raum sich mehr einschüchtern lässt von den Stimmen des Feindes, Herr. Dass keiner sich mehr zurückdrängen lässt von den Einschüchterungsversuchen der Feinde, sondern dass jeder, der hier in diesem Raum ist, wirklich seine Stimme erhebt und mit Kühnheit spricht und aufsteht und sagt, jawohl, ich spreche, ich proklamiere, Feind fliehe, in Jesu Namen, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen, denn du, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. Wir sprechen dein Wort, wir sprechen deine Verheißungen, wir sprechen zum Berg, wir sprechen und sagen, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer. Und es geschieht, was wir sagen, weil wir nicht zweifeln in unserem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was wir sagen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du dein Leib aufstehen lässt in dieser Zeit, Herr. Danke, dass du deine Söhne und deine Töchter aufstehen lässt, Herr. Jeden einzelnen von uns, Herr. In Jesu Namen, Herr, berühre unsere Stimmen und berühre unser Herz mit dieser Kühnheit und mit dieser Stärke, wirklich einfach reinzugehen und zu sagen, jawohl, ich schäme mich nicht meiner Stimme, ich schäme mich nicht meiner Autorität, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus in mir, dessen, was er für mich vollbracht hat, was er für mich getan hat. Ich schäme mich nicht des Wortes Gottes, sondern ich spreche sein Wort und es geschieht. Ich spreche sein Wort und da ist Autorität. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt kannst du die Hand mal wegtun und kannst mal wirklich deine Stimme erheben und ihm mal zujubeln. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh. Oh. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann hatte ich heute Mittag noch ein Wort und das wollte ich euch auch weitergeben noch und das auch in euch aktivieren. Und das ist tatsächlich auch etwas, wofür Gott möchte, dass wir unsere Stimme gebrauchen. Und ich hatte wirklich so eigentlich auch auf dem Herzen speziell, dass Gott es auch in dieser jetzt kommenden Weihnachtszeit auch nochmal besonders aktivieren möchte. Und zwar in 1. Timotheus 2, Vers 1, wo es heißt, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Und dann heißt Vers 3, das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Und wisst ihr, ich glaube, dass uns auch bewusst sein muss, weißt du, Gott hat uns auch eine Stimme gegeben zur Fürbitte und es soll uns bewusst sein, dass tatsächlich unsere Gebete extreme Macht haben. Und ich glaube, gerade in dieser Weihnachtszeit ist es wirklich eine super Chance, auch für Menschen um uns herum, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, dass sie echt Jesus kennenlernen. Und es sind unsere Gebete, die sie ins Reich Gottes hineintreiben. Es sind unsere Gebete, die bewirken, dass ihre Herzen berührt werden. Es sind unsere Gebete, die bewirken, dass sie das Evangelium hören, wo auch immer, durch uns, durch andere, aber dass sie berührt werden wirklich vom Herzen Gottes und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott hat Leute in dein Umfeld gestellt, Gott hat dir Familienangehörige gegeben. Gott hat dich vielleicht in eine Arbeitsstelle gestellt, wo du Arbeitskollegen hast. Gott hat dich in eine Nachbarschaft gesetzt, wo du Nachbarn hast. Gott hat dich in einen Bekanntenkreis gesetzt, wo es vielleicht noch Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Und Gott möchte wirklich durch uns diese Menschen zu sich ziehen. Und er sagt hier, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Also deswegen ist es so gut, du kannst immer wissen, wenn du für einen Menschen betest, dass er errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dann kannst du immer wissen, das ist ein Gebet definitiv nach dem Herzen Gottes. Amen. Und wenn er ein Gebet erhören will, dann ganz sicher dieses Gebet. Amen. Manchmal musst du ein bisschen dranbleiben. Jesus hat ja auch die Jünger ermutigt. Er hat ihnen dieses Gleichnis erzählt von dem ungerechten Richter, ja, der Frau kein Recht geben wollte, aber dann am Schluss, weil sie dann einfach so beharrlich oder man kann sagen, eigentlich so penetrant war, ja, hat er dann ihr doch Recht gegeben. Und dann hat Jesus zum Schluss gesagt, dieses Gleichnis, er hat gesagt, wie heißt es da? Pass auf, das ist Lukas 18, Moment. Schauen wir es mal nach. Was hat er gesagt am Ende? Halleluja. Am Ende des Gleichnisses, er hat es beschrieben mit der Frau und dann kommt sie und dann gibt er ihr Recht am Schluss und dann sagt er, hier heißt es übrigens die Übersetzung, hier heißt das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe, das ist auch nicht schlecht, ne? Manchmal heißt es das Gleichnis vom ungerechten Richter, hier ist die hartnäckige Witwe, das ist eigentlich gut, weil das sollten wir sein, ja? Und dann heißt es, Vers 6 heißt es, und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen, wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Amen. Das heißt, Gott fordert dich wirklich immer wieder neu auf zu glauben, dass deine Gebete durchgehen. Weil die Sache ist die, wenn du nicht mehr glaubst, dass deine Gebete durchgehen, dann wirst du irgendwann mal aufhören zu beten. Und vielleicht hast du Familienangehörige oder vielleicht hast du Nachbarn oder Freunde, für die betest du vielleicht schon seit Jahren und du hast bisher noch keinen Durchbruch gesehen. Weißt du, dann möchte Gott dir durch sein Wort heute Abend eine neue Portion Glauben geben, der dir sagt, hey, bleib einfach weiter dran. Keines dieser Gebete ist vergeblich. Der Durchbruch kommt. Es ist das Herz Gottes, dass sie errettet werden. Also bete weiter, bis du es siehst, bis es durchkommt. Amen. Weißt du, ich dachte mir so, als ich in der Apostelgeschichte gelesen habe über Paulus, ja, der war ja nun nicht immer der fromme Held, ja, in der Apostelgeschichte. Am Anfang heißt es, er hat, als Stephanus gesteinigt wurde, hatte er Gefallen daran, heißt es, ja. Und dann heißt es zwei Kapitel weiter oder ein Kapitel weiter heißt es dann, und Saulus schleppte die Christen überall aus den Häusern und warf sie ins Gefängnis, ja. Und es ist interessant, dass es immer wieder erwähnt wird, so über Kapitel. Es wird immer wieder eingestreut, das, was mit dem Paulus war. Und offensichtlich hat die Gemeinde das genau wahrgenommen, dass der Paulus wirklich da ganz vorne dran war, was diese Verfolgung angeht. Und ich bin mir ganz sicher, obwohl das jetzt nicht explizit erwähnt ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Gemeinde Jesu für Paulus gebetet hat. Amen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 9, schlussendlich heißt es dann, ja, und Paulus schnaubte immer noch Mord und Drohung und so weiter gegen die Gemeinde. Aber dann plötzlich, sag mal plötzlich, dann plötzlich vor Damaskus ein Licht, er fällt vom Pferd, Jesus stoppt ihn, Halleluja, und er sagt, was verfolgst du mich? Amen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er denkt, was, wen verfolge ich? Und dann sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und mit einem Schlag ist alles anders. Weil so die Gebete von vielen Gläubigen, die über lange Zeit gingen, es ging offensichtlich über einen längeren Prozess, sind erhört worden. Und wer weiß, vielleicht werden deine Gebete an der einen oder anderen Stelle, gerade in diesen nächsten Wochen, erhört, wenn du dranbleibst. Vielleicht werden sie Anfang nächsten Jahres erhört. Vielleicht brauchst du an manchen Stellen noch ein bisschen länger. Aber Gott möchte dich wirklich ermutigen. Bleib dran, für die Menschen um dich herum zu beten. Lass dir wirklich konkret auch Leute aufs Herz legen. Weißt du, von denen du weißt, Gott sagt dir, ja, ich soll wirklich da kontinuierlich auch dranbleiben, für diese Person zu beten. Ja, in deinem Familienumfeld. Schreib sie dir am besten auf. Mach dir eine Liste. Ja. Ich empfehle dir, mach dir nicht eine Liste mit 100 Namen, weil für die kannst du nicht alle namentlich beten. Aber nimm dir ein paar Leute vor. Du kannst natürlich auch für manche Sachen allgemein beten. Zum Beispiel manchmal bete ich einfach, dass ich sage, Herr, berühre einfach all die Menschen, die bei uns in der Wohnanlage wohnen, dass keiner von ihnen stirbt, ohne dich erkannt zu haben. Manchmal tue ich auch einzeln mit Namen benennen. Aber weißt du, Gott legt dir die Menschen aufs Herz ganz konkret. Und ich glaube, dass Gott es heute Abend und auch für euch, die ihr zuschaut, auch über YouTube, ich glaube, dass Gott wirklich das in uns aktivieren möchte und dass er da einen neuen Schub freisetzen möchte und dass er uns auch gerade jetzt wirklich Gebete beten lassen möchte, von denen wir wissen, dass sie erhört werden. Amen. Und wie gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass sie morgen alle erhört werden oder dass du morgen, das, also erhört werden sie heute, aber morgen, dass du morgen schon die Auswirkung 100% siehst, dass morgen sie sich schon alle bekehren. Aber sie werden sich bekehren, wenn du dranbleibst. Amen. Weil Jesus hat gesagt, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, denen Recht verschaffen, die ihn inständig bitten, die ihn hartnäckig bitten. Amen. Und ich hatte so den Eindruck einfach, und ihr könnt da auch mitmachen, die ihr zuschaut, ihr könnt einfach euch einfach ein paar Namen zeigen lassen von Gott, einfach mal einen kurzen Moment innehalten, auch ihr, die ihr hier seid, einfach lasst uns einfach mal wirklich Gott fragen, Herr, welche Personen hast du auf dem Herzen, dass ich für sie beten soll, wirklich auch, lass dir wirklich da auch Namen zeigen, wo du wirklich dann auch sagst, ja, für die bete ich auch wirklich anhalten, kontinuierlich, nicht nur heute Abend, nicht nur für heute Abend, sondern Leute, die Gott dir wirklich aufs Herz legt, wo du auch dann wirklich ich weiß, ja, da soll ich wirklich dranbleiben. Und vielleicht sind es manche, für die betest du eh schon und dann ist gut, dann ruft sie Gott dir einfach nur noch mal ins Gedächtnis. Aber vielleicht legt er dir auch noch mal zusätzlich Namen aufs Herz oder vielleicht erinnert er dich an manche Leute, für die du vielleicht mal bis vor einem halben Jahr noch gebetet hast, aber dann irgendwie aufgehört hast. Und Gott legt dir wirklich diese Namen aufs Herz. Und dann wollen wir wirklich auch, also hier vor Ort wollen wir es so machen, dass wir vielleicht einfach dann in kleinen Gruppen zusammengehen, so zu viert oder so. Und jeder kann einfach seine Leute ausbeten und für seine Leute beten. Die anderen müssen ja nicht wissen, wer das jetzt alles genau ist, die Namen oder so. Aber dass wir einfach wirklich bewusst wirklich unsere Stimme erheben und sagen, jawohl, diese Leute fordern wir fürs Reich Gottes. Amen. Okay, seid ihr da bereit? Ja, auch ihr über Video, ihr könnt wirklich jetzt einfach auch in diese Gebetszeit einsteigen und wirklich aktiv die Menschen fordern für das Reich Gottes in Jesu Namen mit anhaltendem Gebet, vom Heiligen Geist inspiriert. Lasst ihr die Namen zeigen und dann bete einfach ganz konkret für sie. Okay, Amen. Und jetzt gehen wir einfach in kleine Gruppen zusammen hier. Machen wir so Vierergruppen, vielleicht immer vier Leute. Ihr könnt euch einfach so im Kreis so zusammenstellen. Und der Heilige Geist hat eh schon zu euch gesprochen oder spricht gerade noch zu euch. Und die Namen einfach, die er euch aufs Herz legt, die betet einfach. Oder wenn er sagt, ja, ich bete, ihr könnt ja dazu sagen einfach, ich bete für meine Arbeitskollegen Petra und Johannes und keine Ahnung, wie sie sonst heißen. Ja, und einfach diese Namen aussprechen und da reinbeten, ganz konkret. Und einer nach dem anderen kann beten und wir glauben, dass Gott diese Gebete erhört, weil es ist sein Herz. Es ist sein Herz, dass Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also lass uns das konkret tun, lass es uns im Glauben tun und lass es uns beständig tun und mit Entschiedenheit in Jesu Namen. Und lass uns auch beten, dass diese Menschen wirklich, ja, dass sie nicht nur sich bekehren, sondern dass sie wirklich auch zu Jüngern werden, dass sie in die Gemeinde Jesu gezogen werden, dass sie zu verbindlichen Christen und Söhnen Gottes werden, in Jesu Namen. Amen. Los geht's. Betet im Geist und lasst euch inspirieren und dann haben wir diese Zeit zusammen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir erheben wirklich unsere Stimme, Herr, für all diese noch nicht gläubigen Menschen um uns herum, Herr. Und Herr, wir setzen sie frei, Herr, durch deinen Geist, Herr, dass sie gezogen werden, Herr, dass ihre Herzen aufgemacht werden, Herr. Wir brechen all die Mächte der Finsternis, die ihre Herzen verschlossen halten wollen, Herr. Herr, die sie zurückhalten wollen, Herr. In dem Namen Jesus, wir sprechen Zugänglichkeit frei, Herr. Über ihren Herzen, Herr. Zugänglichkeit für das Evangelium. Zugänglichkeit für deine Liebe. Ja. Wir erheben unsere Stimmen für sie und wir sagen, kommt herein ins Reich Gottes. Wir fordern sie. Du sagst in deinem Wort, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, Herr. Und wir fordern all diese Menschen, Herr, die du auf unsere Herzen gelegt hast jetzt, in dem Namen Jesus für dein Königreich. Wir sagen, kommt herein ins Reich Gottes. Werdet zu Jüngern in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt ist eure Zeit. Wir setzen den Geist der Umkehr frei, der Buße, der Erkenntnis, dass sie dich brauchen, Herr, in Jesu Namen, dass sie ohne dich verloren gehen, Herr, aber dass in dir Erlösung ist und Errettung ist und Gewissheit ist und Liebe ist und Freude ist und Sicherheit ist, Herr, in Jesu Namen, Herr. Oh, wir sagen, Heiliger Geist, ja, wir glauben, das geschieht, was wir sagen und es wird uns werden, in Jesu Namen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dein Gebet erhört hat, in Jesu Namen, und es kommt aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare? Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr über Livestream auch. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Oh, Glory. Amen. Wir werden die Zeugnisse hören. Halleluja. Shakarada.